SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Freezy ist es. Richtig kalt und den Ananas. Die Konstellation, die mag ich gar nicht. Aber dafür habe ich warme und fantastische elektronische Clubmusik dabei und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Leute, das Wochenende ist es Freitag oben. Das ist SRF Virus und ich habe da wirklich fantastische Sounds mitgebracht. Unter anderem das kommende Album von Microtrauma. Microtrauma kennst du vielleicht, wenn du ein bisschen länger schon meine Sendung verfolgst. Die haben eigentlich schon vor gut 10 Jahren mal so ein paar riesige Erfolge gehabt, und zwar auf dem Kölner Traum-Schallplatten. Das neue Album jedoch, da sind sie jetzt fremdgegangen. Und zwar nach Berlin, genauer gesagt zu einem Musiker und dort aufs gleichnamige Label. Auf einem Musik Records bringen sie ihr kommendes Album raus und das dürfte in etwa 2 Wochen sein. Heute oben kannst du schon mal exklusiv hier reinhören. Weiter gibt es neue Sounds von Stil von Talent. Du weißt, das ist das Label von Oliver Koletzki. Der hat gerade 2 neue EPs am Start, unter anderem vom Hidden Empire und von Danito und Artina. Ein sehr brillantes DJ-Duo, ebenfalls aus Deutschland. Und dann gibt es natürlich noch die geballte Ladung von südamerikanischem Sound, unter anderem von Ernen Cataneo und natürlich auch von Andrim Avo. Möchte ich mit Anshuna Deep, ja, wieder einmal mehr Anshuna Deep, das House-Label aus London. Und neu, ein neuer Act, immer wieder einmal haben sie unter Vertrag, und zwar Fluida mit Awaken. Schön reise ich mit, viel Spaß. Suspend your disbelief. I'm Liebesbärchen in der Elektronik haben. Eher ein seltenes Phänomen, aber durchaus bekannt. Magst du dich vielleicht zum Beispiel noch an Daipak und Puttberg erinnern? Oder noch viel bekannter aus England, Mara Berry Gilby und Sarah Whittaker Gilby, ebenfalls als Du und das Paar super erfolgreich. Genauso wie das Bärchen hier, Danito und Atina. Sie kommen aus Köln und sind neu mit einer EP am Start, und zwar auf Stil Fortalent. Stück heisst A Feather of a Zeus. Thank you. Gerade mal eine Handvoll sehr spezielle Techno-Produzenten. Ich würde sie gerne noch als Techno-Poeten bezeichnen. Dazu erzähle ich zum Beispiel den Henry Seitz, den James Holden, den Max Cooper oder eben auch den Herr hier, nämlich den Stefan Bozzin. Musikalisch wirklich so über alle Massen hervorragend. Und gerade heute ist Stefan Bozzin seine neue Scheibe rausgekommen. Das ist Katamaran auf Afterlife. Wirklich sehr deep, sehr melancholisch und trotzdem unglaublich tanzbar. Du musst also die Musik schön laut aufstellen und dann wirst du es sicher spüren. Los ist SRF Euros. Ich bin der Mentlix. Ich bin zuständig für das Elektronische am Wochenende. We'll be right back. Virus. Essential Tune. Was für eine Konstellation. Der Davi, gebürtiger Armenier aus Los Angeles und der Zürcher, der Definition, haben zusammen eine EP an den Start gebracht. Und zwar Désolé. Unglaublich, ein Monster. Sehr, sehr, sehr sexy. Und vor allem, es sind zwei oder drei Tracks und zwei finde ich richtig, richtig gut. Der zweite, da hörst du noch ein bisschen später versetzt. Playlisten, Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mentalx. Je regrette, mais je suis occupée. auch Progressive House ist wirklich, sind ja nur Nuancen an Unterschied. Meistens kannst du das gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Und das macht es für einen DJ natürlich optimal, weil du kannst zwischen den Stillen einen richtigen pendeln. Und so entsteht dann eben ein ganzes. Vorher haben wir ja gerade Davi und Definition gehört. Und da haben wir jetzt etwas aus dem Hause Paul Helsendorf, nämlich mit Manuel, der Dusty 90s, wieder mal eine neue Scheibe gemacht und heisst jetzt eine Party. So, als Next starten wir wirklich in die absolute tiefste, dreamy Sphäre. Und zwar von Mikrotrauma. Seit Jahren bin ich ein riesiger Fan von den beiden Jungs aus Chemnitz. Angefangen haben sie vor gut 10 Jahren auf einer Traumschallplatte. Jetzt bringen sie in genau 2 Wochen ihr erstes Album raus. Und zwar auf Einmusik. Das ist das Label von Berliner Einmusiker. Gut, macht natürlich irgendwie auch noch Sinn. Und das Album Sonar, ich bin ganz sicher, es hält dich um. Gerade als Nächstes hören wir den Titeltrack. Und hey, lass dich überraschen, es ist wirklich großartig. We'll be right back. Sound. Kein Wunder, hat sich eine Musik gerade darum gerissen. Das ist das kommende Album oder zumindest Titeltrack so nach vom kommenden Mikrotrauma-Album. In zwei Wochen kommt es dann auch auf dem gleichnamigen Label namens eine Musik raus. Und hey, also was für ein Sound, oder? Ich bin schon seit 10 Jahren ein riesen Fan von diesem Duo. Dementsprechend habe ich dort natürlich auch Hintergrundinfos online gestellt. Die findest du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung bekommst du dort auch den Podcast zum Gratis-Downloaden. Playlist und den Podcast bekommst du natürlich wie gewohnt auch auf iTunes. We'll be right back. Album wie ein Gemälde. Unglaublich geil. Das ist immer noch das Mikrotrauma-Album. Gerade vorher, der zweite Track vom Mikrotrauma-Album, der hat Filamente geheißen. Und jetzt sind wir beim dritten Mikrotrauma mit Aiden. Und hey, wir setzen einen drauf. Jetzt warten wir erst nächstes Jahr. Das heisst keine Ahnung, aber für das habe ich ja Playlist. Und die kommt gerade nach der Sendung online auf srf.ch/mentlix. Los ist SRF-Virus. Und was sagt man da so? Naja, ich hoffe, du hast schön laut daheim aufdrehen können. Hast du dich einigermaßen warm angezogen? Irgendwie habe ich nonstop kalt. Gut, das liegt aber daran, weil ich gerade eine Woche in der Ferien war und dort ist alles andere als kühl. Aber was soll's, wir heizen hier richtig ein und dann wird es schon klappen. Schönes Wochenende. This is Massive. Made in Argentina. Ja gut, die haben es natürlich im Griff in Sachen Deep Trance und Progressive House Music. Und der junge Herr da, der gehört in die vorderste Front absolut. Der Marcello Basami ist das. Ich kann mich erinnern, vor etwa 10, 12 Jahren hat er mir mal ein Demo geschickt. Das ist so dermaßen geil gewesen, dass ich den Namen jetzt so präsent habe, nämlich ein Switchblade. Und nur sehr sporadisch, aber wenn er dann mal einen Track rausmacht, dann sitzt er genauso wie der Fantastic Fear of Everything vom Marcello Basami. We'll be right back. Gerade mal 20 Minuten ist es her, da habe ich reklamiert, dass es hier im Studio eigentlich kalt ist. Und inzwischen habe ich schon den Pullover und das Hemd abgezogen. Noch 10 Minuten mehr und dann stand ich vor Virus noch Platz da, aber dann habe ich definitiv die Webcam abgeschaltet. Sonar and the Feather of Zeus. Das Thema von der heutigen Episode Mantlex Electronic. Ja, gute eineinhalb Stunden haben wir noch. Ich hoffe, du reist gemütlich mit mir ins Wochenende. Das hier kommt aus Südamerika, ebenfalls aus Argentinien, Antrim. Nach ein paar Jahren ein absoluter Geheimtipp. Zum ersten Mal auf den Typ aufmerksam geworden bin ich durch einen Remix, den er gemacht hat für den Van Bellen. Und inzwischen ist er ein sehr eigenständiger, sehr profilierter Künstler geworden. We'll be right back. Nein, das ist nicht nur super massive Fidelity Essential. Das ist etwas, was ich gang und gäbe mal als ein What the Fuck Tune bezeichnet. Ein Track, der einfach auf dem Dancefloor steht und finde ich so, was zum Teufel macht der DJ hier? In dem Fall ist sogar der Nick Warren, weil er kommt bei ihm auf dem Label raus, nämlich auf Soundgarden Records. Es ist ein Deckig aus Mexiko und zwar sind das ganz alles in Blade mit Evelyn. Sensationell. Thank you.

Tony Reyes. Der hat jetzt erst gerade einen Pascal Feos wirklich so einen killer Remix gemacht. Und hier ebenfalls ein neuer Remix von Hell Us. Der Tony Reyes ist einer der engsten Vertrauten von der nächsten Entourage rings um Sven Fee. Der ist damals schon in den 90er Jahren Resident DJ vom legendären Omen Club gewesen, spielte dann von Cocoon. Und Cocoon hat natürlich auch ein Label und genau dort kommt das Ding dann auch raus. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mentalx. Gerade nach der Sendung findest du Podcasts zum Downloaden und natürlich auch eine Playlist. Den Podcast bekommst du natürlich wie gewohnt auch auf iTunes und selbstverständlich auch auf der SRF Virus App. Check's aus. You feel the vibe. With those truths. is Massive. Morgen garantiert in Luzern, und zwar im Rockclub. Der Gregor Trescher ist wieder mal zu Gast und Unterstützung bekommt er vom Schweizer Lokal Matador und wirklich sehr, sehr erfolgreicher DJ und Produzent, nämlich im Keins. Außerdem haben wir in Basel im Viertelclub noch den fantastischen Dominik Eulberg. Wirklich Melodik-Techno vom Feinsten. Was sonst noch so passiert, das erfährst du in einer Viertelstunde in meinen Club Selections. Das hier ist Hidden Empire mit Black Beauty. transcending time. Sturm. Naja, wir müssen übertrieben, aber es kommt schon ziemlich wild von oben runter. Da hilft eigentlich nur eins bei diesen Temperaturen, tanzen. Heute als oben kannst du ja noch zum Beispiel meine Sendung fertig hören und noch ein bisschen früher ins Bett. Dann machst du morgen so oben länger. Und morgen so oben passiert richtig viel. Was und wo, das erfährst du. SRF Virus Mental X Club Selection. Genau der Sound, den du jetzt hörst, also ein bisschen progressiv, ein bisschen Technoid, da bekommst du zum Beispiel morgens oben in Basel im Viertelclub. Dort ist nämlich der Dominik Eulberg und der ist richtig cool. Sehr melodischer Techno-Sound macht er und seine Mixes sind sehr, sehr, sehr tricky. Und wenn du schon gerade in Basel bist, kannst du auch noch einen kleinen Sprung ins Nordstern. Dort ist nämlich ein Butch aus München und für mich wirklich einer so von der coolsten Deep Trance Tribal House DJs aus Deutschland. Und das seit vielen, vielen Jahren. Magst du morgens oben in Zürich einen Ausgang, dann gibt es natürlich die Adresse vom Hive Club. Nämlich Damien Lazarus gastiert wieder einmal seit langer Zeit im Club Land Schweiz. Damien Lazarus, Engländer, und hat natürlich ein super erfolgreiches Label namens Crosstown Rebels. Unterstützt bekommt er von der DJ Moon Boutique und stehst eher wirklich auf extrem abgefahrenen, ein bisschen schnelleren Psytrance und Goa-Sound. Dann musst du in Zürich morgens oben im Complex Club, nämlich die legendären Israelis von Infected Mushroom, spielen morgens oben dort ihr Konzert. In Luzern hast du Rock Club, morgens oben Technoides und zwar vom Gregor Tejo und von Keins. Und zu guter Letzt hast du noch Tech House Sound in Bern, und zwar im Capital. Dort ist nämlich die D-Tron. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mental X Electronic mit dem Namen Sonar and the Feather of Asius bekommst du auf srf.ch/mentalx. Dort bekommst du eine Playlist, einen Podcast zum Downloaden. In guter Stunde ist er online. Selbstverständlich bekommst du mich auch auf iTunes. Einfach Mental X oben im Suchen bei iTunes eingeben und schon hast du eine 3 Stunden Sound unter der Woche. Juhu! die zwei, die können wirklich mit Recht behaupten, 2017 ist ihr Jahr gesehen. Gut, wenn man denkt, ich meine, der Stan Kalev, der macht seit 2001, 2002 Release der Tracks, unter anderem damals auf dem altehrwürdigen Plastic Fantastic Label, damals aber noch unter dem alten Ego Casa Flava. Automatan Caspi ist sein Studio- und Labelpartner, der ist im Moment äußerst erfolgreich unterwegs und fast wöchentlich gibt es mal einen Tracks von einem von den beiden oder manchmal sogar noch von beiden zusammen. Und das ist der neue Marvin Caspi Tracks auf dem urkultigen Label, nämlich Bonsai Music aus der belgischen Marvin Caspi mit Liquid. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental Illness. Jetzt hat er es doch in meine Playlist geschafft. Der Wes Strobe. Und zwar mit seiner neuen oder kommenden Scheibe The Roof. Es ist ja sehr oft so, also, du kriegst damit, dass Künstler existieren. Sie schicken da auch sehr, sehr regelmäßig neue Tracks von sich. Aber du findest immer noch so, noch ein bisschen etwas fehlt. Gut, du kannst natürlich irgendwie bei hunderten von Demos, die du jede Woche bekommst, nicht immer ein Feedback halten. Aber ich finde, jetzt hat er seinen Sound gefunden. Ist der West Drop mit The Roof. geile Groove, der versetzte Kick und das Ding rockt. Seit gut einem Monat in meiner Plattenkiste ist die Human Element, DJ Martin, hier aus Zürich mit 007, wird auf seinem kommenden Album rauskommen namens Evolving und das wiederum kommt in 2 Wochen raus. So, und am nächsten Freitag habe ich gefunden, komm einfach vorbei hier in der Sendung für einen Gastmix und dann stellst du das Album gerade selber vor. Human Element am nächsten Freitag hier bei mir live hinter den Turntables. hast gerade die brandneue Scheibe von Dusk gehört mit Jungle Bells und was da kommt, naja, das ist so ein bisschen kein Tipp, wo ich dir schon seit ein paar Monaten davon schwärme, nämlich Overlock mit dem Track Set. Der perfekte Closer für eine dreistündige Reise. Hey, ich hoffe, ich konnte euch Freude machen, die heutige Episode Mentally Electronic mit dem Namen Sonar and the Feather of Asius mit einem Fokus aufs kommende brandneue und wirklich grandiose Mikrotrauma-Album. Dann hast du noch einen Sound gehabt, unter anderem von Stefan Bozin, von Danito und Atina und noch vieles mehr. Der Podcast ist in einer guten Stunde gratis downloadbar, und zwar auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich bekommst du ihn dann auch for free auf iTunes. Und die Playlist ist alles spätestens ab dem Montag online. So, ich hoffe, du genießt dein Wochenende, rausgehst, fahr vorsichtig und vor allem sieh dich schön warm an. Wir hören uns am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder live hinter den Turntables, und jetzt sage ich, genieß das Wochenende, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.